Kundgabe 3385. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.12.1944. Vermehrtes Leid. Katastrophe. Ruf aus dem Herzen. Größeres Leid hat die Erde noch nicht gesehen, und doch genügt es nicht, die Menschen zu wandeln und sie Gott zugewandten Sinnes zu machen. Es ist ein trostloser Zustand, denn die irdische Welt gilt den Menschen alles, die geistige Welt nichts, da ihnen der Glaube daran fehlt. Und selbst das größte Leid ändert das Denken der Menschen nicht. Sie fallen immer wieder ab von Gott und bekennen durch ihr liebloses Handeln ihre Zugehörigkeit zu seinem Gegner. Und sie streben somit ein verkehrtes Ziel an. Sie gehen dem ewigen Verderben entgegen. Was noch an Leid über die Menschen kommt, wäre wohl geeignet, ihren Sinn zu ändern, so sie noch nicht ganz in der Gewalt des Satans sind. Doch auch dieser suchet mit List und Gewalt auf die Menschen einzuwirken, er sucht sie aufzulehnen gegen Gott, und es wird ihm gelingen, denn die Menschen selbst neigen sich ihm zu, weil er die Welt vertritt und ihnen ein irdisches Wohlleben verspricht. Und so wird auch noch das Letzte an die Menschen herantreten, denn Gott will ihnen zeigen, dass alles Irdische vergänglich ist und dass ihre Hoffnungen und ihre Wünsche trügen, dass alles hinfällig ist, so Gott es nicht will, auf dass sie erkennen, dass ein stärkerer Wille regiert, dem sie untertan sind. Weil sie nicht an Gott glauben, will Gott sich den Menschen kundtun. Er will seine Stimme ertönen lassen, gewaltig und unüberhörbar. Er will, dass sie ihre Machtlosigkeit erkennen und eine Macht über sich spüren, der sie auf Gnade oder Ungnade ausgeliefert sind. Und darum wird er sich offenbaren durch die Naturgewalten und es den Menschen leicht machen, den Glauben zu gewinnen, indem er ihnen nahelegt, ihn anzurufen, indem er die Not so beängstigend auf sie einstürmen lässt, dass sie um Hilfe rufen. Und so dieser Notruf von Herzen kommt, wird er ihnen beistehen, jedem Einzelnen nach seinem Glauben und seinem Verlangen. Er wird die Seelen bedenken, selbst wenn er den Leib dem Toben der Naturgewalten überlässet. Denn die Seelen sind es, die in großer Not sind, da des Leibes Bestehen nicht mehr von langer Dauer ist. Doch er wird auch viele Menschen irdisch erretten. Er wird sich ihnen nahe bringen, dass sie ihre Abwehr aufgeben, dass sie sich durch seine Liebe besiegen lassen, die sie nun erkennen durch wunderbare Errettung aus der Gefahr des Leibes. Doch es muss diese Not noch über die Menschen kommen. Es muss ein Geschehen sie überraschen, das alle Pläne, alle Hoffnungen zunichte macht, dass sie hilflos macht wie Kinder, auf dass sie auch Kindern gleich nach ihrem Vater rufen, auf dass die Seele in ihrer Not sich dem zuwendet, der Herr und Schöpfer ist, auf dass sie ihn um Erbarmen bittet und nun von seiner erbarmenden Liebe erfasst werden kann. Und also muss das Leid auf Erden Formen annehmen, die unüberwindlich erscheinen, damit die Ohnmacht des Menschen hervortritt und er nun im Gefühl äußerster Schwäche und Verlassenheit in höchster Not und Gefahr den anruft, der ihm helfen kann. Und so wie der Ruf aus dem Herzen kommt, wird ihm geholfen werden. Amen.